Schweige, keine Regeln. Ich brauche dein Mitleid nicht. Brauche keinen Führer, der mich führt. Bin alt genug, ich kann alleine. Ich lebe mein Leben so, wie ich will. Brauche deine Hilfe nicht. Scheiße auf Versprechen, die es sowieso bringt. Das Leben, das ich führe, werdet ihr noch nie verstehen. Das Leben, das ich führe, werdet ihr noch nie verstehen. Das Leben, das ich führe, werdet ihr noch nie verstehen. Deshalb bin ich, wie ich bin. Das gibt mein Leben einen Sinn. Ein bin ich arrogant, ein Rebell und Querulant. Immer wieder hab ich mich verbogen, viele Jahre lang selbst belogen. Irgendwann hab ich's einfach mitgekriegt, dass eure Heile, wenn ich das ist, was ihr ist. Deshalb lebe ich mein Leben so, wie ich will. Für immer und ewig ein kleiner Rebell. Was ihr denkt, was ihr wollt, kauft mich einen Scheiß. Ich bin, was ich bin, ich weiß, was ich weiß. Ich weiß, was ich weiß. Ich weiß, was ich weiß.